Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. So, dann herzlich willkommen zum UFO-Kandidatengrill im Dicken Engel. Ich begrüße heute den Christoph hier, den AK Incredible. Hallo. Hallo. Am besten, wir haben das uns wie folgt gedacht. Ich würde dir jetzt erstmal die Zeit geben, dich vorzustellen. Alle, die dich eventuell noch nicht kennen. Wobei, ich glaube, das wird nicht so der Fall sein, weil du ja im Bundesvorstand schon sitzt. Und also ich hoffe, dass dich jeder kennt. Ansonsten würde ich bitten, die Leute, dass sie sich informieren. Ja, und dann würde ich nach deiner Vorstellungsrunde dann in die aktive Fragerunde gehen. Das heißt, jeder, der hier im Raum ist oder im Raum reinkommt, ist berechtigt, eine Frage zu stellen oder mehrere Fragen. Dafür gibt es dann das Wortmeldungspad. Und ja, Christoph, du sollst dann möglichst dein Bestes geben und diese Fragen dann beantworten. Und zum Schluss dann nochmal, würde ich dir die Zeit nochmal geben, ein Abschlussstatement zu geben. Das gesamte Grillen hier soll eine Stunde gehen. Länger bringt nichts, weil die Leute sich keine Aufnahmen anhören, die einfach über eine Stunde gehen. Ja? Also das geht hier nur eine Stunde und dann war's das. Also ich würde jetzt das Wort geben und ja, go for it. Ja, Incredible auf Twitter, Christoph Chanhin. Ich, wie schon erwähnt, bin ich bereits im Bundesvorstand als Beisitzer und Organisation der Öffentlichkeitsarbeit. Als ich das angekündigt habe, dass ich das machen will, haben einige gesagt, oh, da hast du dir was vor. Und entsprechend habe ich jetzt in den letzten Wochen natürlich ein bisschen die Schwierigkeit, dass man mitten im Wahlkampf die Öffentlichkeitsarbeit nicht konkurrieren kann. Aber das habe ich dennoch an der einen oder anderen Stelle versucht und bin jetzt halt nach dem Wahlkampf mit einer grundsätzlichen Reform mal rausgekommen mit dem Konzept der Organisation der Öffentlichkeitsarbeit. Da gab es natürlich dann auch viele, die gesagt haben, das wird schon oft versucht und es hat irgendwie noch nicht. Und ich mache das halt nochmal. dessen, so was mein Hauptkonzept und meine Hauptidee ist, ist eben die Bereiche Werbung, Public Relations und politische Bildung und eben Strategie zu trennen. Vier Bereiche, die natürlich zusammenarbeiten, aber die dann auch Leuten, die mitarbeiten wollen, klar machen, worum es in dem entsprechenden Bereich geht. Ich glaube, das reicht als Vorstellung in aller Kürze, weil ich das auch weitermachen würde und in der neuen Zusammensetzung im Bundesvorstand, wenn ich da reinkomme, sind ja nur noch wenige aus dem alten Bundesvorstand da, auch ein bisschen in der Rolle, die neuen da, ja, nicht so ein bisschen an die Hand zu nehmen, natürlich auch, weil das weiß ich aus eigener Erfahrung, auch wenn ich irgendwie mittendrin reingekommen bin, zuerst mal, ja, Neuland. Okay, danke dir. Wortmeldung habe ich jetzt aktuell noch keine. Dann fange ich einfach mal an mit Fragen stellen. Du trittst ja an, auch mit der Überlegung, sagst ja in deiner Bewerbung, dass du ein Konzept hast, mit dem du antrittst und dass du das weiterführen möchtest jetzt im kommenden Vorstand. Und ich hätte mal eine Frage, solltest du in dem BUFO nicht gewählt werden, würdest du dich dann um eine Beauftragung zum Beispiel bemühen, um dieses Konzept voranzubringen? Ja, also wenn es nicht komplett gekippt wird, es ist ja de facto so, dass ich vor dem bevor ich im Bundesvorstand war, mit einigen Leuten die SG Gestaltung damals hochgezogen habe. Und das wäre natürlich auch mein Rückzugsort wieder. Ne? Also ich bin da natürlich nicht mehr ganz so aktiv gewesen wie vorher. Allerdings hat der SG Gestaltung nicht geschadet, läuft eigentlich gut. Und genau, das ist so im Prinzip da, wo ich erstmal zuerst mal hingehen würde, wenn ich nicht in den Bundesvorstand kommen würde. Alles klar. Dann habe ich eine Wortmeldung von Stimmburger. Hallo Incredible, du hast vorher gerade gesagt, dass man dich an die Hand genommen hat. Wer hat dich an die Hand genommen und bei welchen Inhalten? Also an die Hand genommen war jetzt ein bisschen nett formuliert. Also grundsätzlich ist es so, dass die drei neuen Mitglieder, das war Katascha, Andy Pop und ich, sehr freundlich empfangen wurden und auch mit sehr viel Vertrauensvorschuss bekommen haben. Und würde jetzt erstmal so sagen, so grundsätzlich ist das etwas, was der ganze Bundesvorstand, wo ich mich auch bedanke an allen, die da jetzt drin sitzen, insgesamt eine gute Figur abgegeben hat und uns das sehr erleichtert hat, da reinzukommen. Das gilt nicht nur für mich, ich bin mir sicher, das gilt auch es würde auch Katascha und Andy Pop so unterstreichen, weil es natürlich schon nochmal was anderes ist, wenn man mittendrin in den Bundesvorstand kommt. Also auf der einen Seite hat man natürlich dann ein eingespieltes Team, was schon da ist. Auf der anderen Seite müssen die sich dann natürlich auch überlegen, welche Aufgaben sie abtreten. Und dass ich jetzt zum Beispiel die komplette Organisation der Öffentlichkeitsarbeit bekommen habe, war dann jetzt auch erstmal ein sehr großer Vertrauensvorschuss einfach. Und ja, ich würde jetzt mal grundsätzlich mich bei allen derzeitigen Mitgliedern des Bundesvorstandes bedanken, weil das sehr reibungslos ging. So, ich habe momentan keine Wortmeldungen. Ich wollte, aber ich habe das Pad noch nicht. Es geht aber die ganze Zeit hier rum, das Pad. Also Bernd und ich kloppen das hier schon die ganze Zeit rein. Aber wenn du willst, Sammy, dann kannst du jetzt rankommen. Weil es steht keiner drin. Das ist lieb, super, danke. Ich würde gerne wissen, ob du mit den anderen, das sind dann ja doch einige neue, bereit wärest, gemeinsam direkt nachdem ihr gewählt seid, als Team, was ihr noch nicht seid, aber um eins zu werden, eine Mediation über ein gesamtes Wochenende und wenn nötig auch nochmal eins in Anspruch zu nehmen. Also meine bisherige Erfahrung im letzten Bundesvorstand war eigentlich eine sehr gute Teamarbeit. Ich weiß, dass da eine Historie war, dass da vielleicht auch der Bundesvorstand ein gebranntes Kind und da vielleicht besonders nett war am Anfang. Natürlich bin ich prinzipiell bereit für Mediation, aber ich denke, die sollte eintreten, wenn ein Problem da ist, also wenn es entsteht, weil ich weiß gar nicht, ob das passiert, ehrlich gesagt. Also bei den Kandidaten, die, ich sag mal vorsichtig, die ich für ernsthafte Kandidaten halte, die ich bisher gesehen habe, gibt es natürlich politische Präferenzen, die ich habe, aber ich glaube, dass ich mit allen zusammen kann. Ich glaube auch, dass der ein oder andere vielleicht auch überrascht war, dass ich da, also ich bin da eigentlich ziemlich handzahm, würde ich mal sagen. Wenn es dazu kommt, ja, natürlich. Ja, da sehe ich genau das Problem, dass wenn es schon ein Problem dann gibt, dann in eine Mediation zu gehen, halte ich dann für generell schon zu spät. Ja, also wie gesagt, ich würde erstmal sagen, die setzen sich einmal zusammen und bei der Geschäftsordnung sieht man ja auch, ob es überhaupt Konflikte gibt. Und dann kann man das natürlich relativ angehen. Ich bin halt Optimist, sage ich ganz ehrlich. Ich gehe nicht davon aus, dass es da großen Streit geben wird. Ich glaube auch, dass die Partei mittlerweile auch weiß, dass es neben Leuten, die halt Flügelkämpfe ausfechten, auch einfach wichtig ist, dass man beim Bundesvorstand Leute wählt, die zuerst und allererst mal in der Lage sind, im Team zu arbeiten. Und ja, das kann ich. Und wenn es ein Mediationsbedarf da ist, dann bin ich natürlich, wie gesagt, sehr gerne bereit, weil ich will auch nicht unnötig Arbeit machen. Ich will konstruktiv arbeiten und wenn es da irgendwie, und das will ich aber ehrenamtlich tun und da habe ich eigentlich auch nicht unbedingt Lust und Zeit auf große Dramen und Streit. Okay, danke. Dann ist Saarköhler wo dran? Ja, hi. Ich stelle mal eine provokante Frage. Und zwar gibt es etliche Leute, die bekannterweise den amtierenden Bufo eine nicht unerhebliche Mitschuld am Wahlergebnis geben, inklusive der Öffentlichkeitsarbeit, die in den letzten Monaten gelaufen ist. Jetzt habe ich mir das Konzept angeguckt, das du da so verlinkt hattest. Und möchte dich jetzt einfach mal fragen, bist du dir der Fehler bewusst, die in den letzten Monaten gelaufen sind? Hast du da für dich selbst eine kritische Analyse gefahren? Und inwiefern ist das Konzept, wie es jetzt aufgestellt ist, dem überlegen, was vorher gelaufen ist? Mit anderen Worten, bist du der Meinung, es besser machen zu können, als es in den letzten Jahren gelaufen ist? Ja, also grundsätzlich bin ich ja mitten reingekommen und fand ehrlich gesagt, die Öffentlichkeitsarbeit teilweise in Trümmern oder nicht existent. Also es gibt halt auch einfach Bereiche, die es noch gar nicht gab, die ich auch einführen will. Und habe das auch aus einer Fehleranalyse raus mit dem Konzept gemacht mit der Content Strategy. Das kann man, ich kann das vielleicht mal genauer beschreiben. Das Problem war, ich zuletzt und in so einer Partei sind halt sehr viele Akteure, dass die Aussagen sehr durcheinander gingen. Also es gab keine Stelle, wo eine grundsätzliche strategische Absprache gab, wo man einfach mal sagt, was kommunizieren wir denn nach außen beim Thema NSA zum Beispiel? Ich glaube, wir haben sehr viele Aktionen gemacht, wir waren sogar viel in der Presse, aber und da haben auch alle Leute toll gearbeitet, aber am einen Tag wurde halt das gesagt, also wir haben dann eine Pressekonferenz, wo dann konkret die Ziele genannt wurden, was will die Piratenpartei beim Thema NSA machen, und am nächsten Tag war dann halt irgendeine lustige Aktion zum Thema NSA, die im Prinzip nur ausgesagt hat, dass wir es blöd finden. Also kein Ziel kommuniziert hat. Das heißt, das ist so der Grund, warum ich diese Content Strategy für wichtig halte. Und ich meine, letztendlich war das alles so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Man sagt ja dann immer so schön, Operation am offenen Herzen, gerade weil ich eigentlich kurz vom Wahlkampf reingekommen bin. Und sehe natürlich auch die Fehler, die gemacht wurden. Es gab ja auch viele kluge Analysen mittlerweile. Sehe natürlich aber dennoch auch die ganze Partei in der Pflicht, diese Analyse dann auch zu Herzen zu nehmen und es in Zukunft ein bisschen besser zu machen. Das kann ich auch vielleicht konkret benennen, welche Fehler ich konkret sehe, ohne die jemand anlassen zu wollen, weil ich ja sowieso mit in der Verantwortung bin und auch hauptschuldig als Bundesvorstand. Das ist einmal die Frage nach Themen statt Köpfen und die Einigung auf ein paar Kristallisationspunkte, also ein paar Leute, die wo man halt einfach sagt, okay, die sind halt gut in den Medien, und da kann man sich jetzt aus Richtflügel irgendwas kämpfen, dann entscheiden zu sagen, ja, die sägen wir aber mit dann immer mal wieder ab, oder ich will lieber im Rampenlicht stehen. Und ich sag, da muss es einen Einigungsprozess geben. Das wird im Europawahlkampf zum Glück ein bisschen einfacher, weil wir wahrscheinlich, ja, aussichtsreiche Kandidaten sind, so die Top 3, Top 4 vielleicht, ne, wenn man realistisch ist. Trotzdem wäre es gut, wenn man, also was heißt hier, wäre es gut? Es ist eigentlich unbedingt nötig, dass man da wirklich sagt, erstens Köpfe und zweitens die Köpfe vielleicht auch ganz konkret den Themen zuordnen, wo sie auch natürlich auch kompetent sind. Und da braucht man dann eben auch mal eine Basis, die sagt, weil die Basis sind eigentlich ein Haufen Leute, die auch gerne mal im Rampenlicht stehen wollen, oder es gibt da einfach viele, die dann aber auch mal sagen, okay, das kluge Zitat, das setzen wir jetzt mal jemand anders in den Mund. Also der Person X. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich sehe. Der andere ist, dass die Landesverbände und der Bundesvorstand stärker inhaltlich zusammenarbeiten müssen. Was eigentlich immer gut ging, sind so, oder ich meine, gibt natürlich immer Reibereien, aber so strukturelle Sachen funktionieren dann schon immer irgendwie. Aber dass man wirklich auch mal sagt, zahlt die Aktion, die Landesverband XY zu Thema XZ macht, wirklich auf die Aussage ein, die wir versuchen, in der Öffentlichkeit zu lancieren. Ja, also wenn wir irgendwie sagen, wir wollen die Geheimdienste abschaffen oder reformieren oder was auch immer, ist da die Frage, da muss eigentlich jede Aktion, weil wir haben so einen Hang zur Aktivistenpartei, und jede Pressemeldung muss eigentlich irgendwie dahin führen, dass diese Aussage irgendwo mal fällt. Und das sind halt alles so Dinge, die voraussetzen, dass auch die Presse oder generell die Öffentlichkeitsarbeit stärker zusammenarbeiten an der Stelle. Und das geht erfahrungsgemäß in so einer Partei, in unserer Partei, nicht über Top-Down, sondern letztendlich nur über Veröffentlichung. Also in dem Moment, wo ich eine Strategie öffentlich mache, also wo ich sage, hier, das sind unsere Kernaussagen, die wir jetzt zum Beispiel zum Thema Prism machen wollen. Die hat Gruppe XY in Zusammenarbeit mit dem Bundesvorstand erarbeitet. Das müsst ihr nicht verwenden, aber bitte tut's. Und erfahrungsgemäß kopieren die Leute lieber, als sich alles nochmal neu auszudenken. Das hat bei der Gestaltung einigermaßen gut geklappt, dass die Leute wirklich doch überraschend konsistent, egal ob das irgendein Wombat oder sonst was war, die Gestaltung umgesetzt hat und sich nicht nochmal das Rad neu erfunden. Und das klappt idealerweise, das ist auch meine Hoffnung, wenn wir auch mit der Strategie den Mut haben, ein Stück weit öffentlich zu sein, innerhalb der Partei auch zu sagen, okay, was kann es denn schaden, wenn wir unsere politischen Aussagen, die wir sowieso rüberbringen wollen, auch rechtzeitig innerhalb der Partei öffentlich machen. Das kann dann auch dazu führen, dass die sich vielleicht nach 3 Wochen nochmal verschiebt, die Aussage, aber dann hat man wenigstens mal 3 Wochen konsistent eine Aussage gehabt. Ich glaube, das war erstmal alles. Ich glaube, das kann man ja dann über weitere Nachfragen nochmal verfeinern. Ja. Christoph, du bist dran. Ich bin dran, okay. Erstmal vorneweg, mich würde interessieren, habe ich das richtig verstanden, dass du im Wahlkampf auch für die Plakate mitverantwortlich warst? Ja, das auf jeden Fall. Also das war ja vorher schon, also bevor ich im Bundesvorstand war, war ich ja beauftragt, diese Ausschreibung zu machen, und dann gab es halt diese Ausschreibungsrunden, und gemacht hat sie jemand anders, also gewonnen hat ja dann der Peter Amende. Grundsätzlich ja, generell das Wahlkampfdesign. Gut, das führt mich dann nämlich zu meiner nächsten Frage. Mir ist von mehreren Fällen bekannt, wo Piraten beim Plakateaufhängen quasi erfahren haben, dass ihre Bilder verwendet wurden, die sie auf einem Parteitag mal gemacht haben, die unter CC-Lizenz vorhanden waren und die ungefragt einfach verwendet worden sind. Jetzt sind wir ja die Partei, die für Datenschutz eintritt, die für digitale Selbstbestimmung eintritt, die für Bürgerrechte, für Grundrechte eintritt, wo auch das Recht am eigenen Bild dazugehört. Und gerade diese Rechte wurden von uns, namentlich von dir, mit Füßen getreten. Wie willst du weiterhin die Piratenpartei vertreten, wenn sowas passiert ist? Vielleicht sollte ich das vielleicht nochmal beschreiben. Das sind Bilder von Bartjes gewesen, die er auf Parteitagen gemacht hat. Uns ist aufgefallen, dass die Leute, das, was sie bei Bartjes immer unterschrieben haben, teilweise scheinbar gar nicht gelesen haben. Da ging es darum, dass man diese Bilder verwenden kann. Also da war eine Einverständniserklärung drauf. Wir haben allerdings auch Bilder dann ausgetauscht, als dann Kritik kam. Also als dann jemand gesagt hat, ich will aber nicht mit dem Thema im Kontext auf dem Plakat stehen, dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir jemand anders. Das kam konkret einmal vor. Bei dem Religion privatisieren Plakat. Ansonsten höre ich die Kritik in dieser scharfen Form zum ersten Mal so. Wie gesagt, wir haben die Kritik bekommen in dem Fall, wo es jemand gestört hat, und dann haben wir halt reagiert und ist die Person ausgetauscht. Was ist denn mit diesem Vater-Vater-Kind-Plakat gewesen, wo es auch hieß, der wird ausgetauscht, weil er nicht auf diesem Plakat sein möchte? Der hat dann doch zugesagt. Also wir hatten tatsächlich dann gesucht nach einem neuen, es ist auch nicht so schwierig, weil der Bartjes ja sehr viele Personen fotografiert hat, und wir haben dann gesagt, ja, machen wir sofort, und dann hat er aber sehr schnell gesagt, nee, das ist schon okay. Hintergrund war auch, dass er in der Lokalpresse wegen einer Aktion war, die Person, die auf dem Plakat ist, und dann doch ein bisschen zu sehr in der Öffentlichkeit für seinen Geschmack stand, aber nach 2 Tagen hat er sich halt dann anders überlegt. Gut. Stimmbürger, du bist dran. Ja, ich habe 3 Fragen am Stück zu folgender Frage. Du hast gesagt, zu folgender Aussage, dass der Bufo im Team arbeiten sollte. Jetzt steht die erste Frage, der Sekor kandidiert für den Vorsitz. A, wie gut kennst du ihn? B, was sind seine Stärken, wo das mit dir funktioniert, und wo siehst du da vielleicht eher Schwierigkeiten? Das ist die erste Frage. Ja, soll ich die erstmal beantworten? Ich glaube, sonst vergesse ich die auch. Es waren nämlich auch nochmal 3 in einer. Also grundsätzlich, warte mal, jetzt muss er seine Stärken, die ich mit ihm zusammen gut realisieren kann, und seine Schwächen. Und das erste war nochmal was? Wie gut kennst du ihn? Achso, ja, Seko kenne ich tatsächlich. Na gut, ich bin aus Baden-Württemberg. Ich habe ihn öfter mal auf einer Aufstellungsversammlung mitbekommen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich noch gar nicht so mit ihm direkt geredet habe. Also ich war auch ein bisschen überrascht von der Kandidatur. Aber Stärken, ich glaube, dass er sehr gut organisatorisch ist. Ich glaube, da kommen wir auch gut zusammen. Und da wird es auch schnell einen gegenseitigen Respekt geben. Und grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der 4 Jahre Landesvorstand in Bayern war, jetzt nicht in der Lage ist, dass ich nicht in der Lage bin, mit der Person zusammenzuarbeiten. Und das Einzige, wo ich wahrscheinlich eher, also ich denke, da kann man auch was machen. Also ich glaube, sowohl die Verwaltung als auch die, was auch sehr wichtig ist, als auch die Öffentlichkeitsarbeit, ich denke, dass man das mit ihm zusammen machen kann. Wo ich vielleicht Probleme sehe, aber die sind halt, da habe ich jetzt nicht so viele Sorgen. Ist es die politische Position? Ich bin wahrscheinlich der andere, die andere Strömung, sage ich mal, als Sekor. Also es gibt, wir haben ja mehr als zwei, aber so grundsätzlich würde ich mich politisch, wäre wahrscheinlich der größte Konflikt auf der politischen Ebene, was allerdings beim bisherigen Bundesvorstand kein Problem war. Also ich habe ja auch, das sind ja noch andere Leute, die das, die wahrscheinlich auch nicht, also die eigentlich auch nicht ganz meine Position vertreten, mit denen ich trotzdem gut zusammengearbeitet habe im Bundesvorstand oder auch eigentlich auch sehr gut. Insofern mache ich mir da jetzt nicht so viele Sorgen. Das wird schon irgendwie klappen. Allerdings ist es ja nicht der einzige Kandidat. Ich gehe trotzdem davon aus, ich hoffe trotzdem, dass ich habe eigentlich auch viel Gutes gehört. Ich hoffe trotzdem, dass man sich da irgendwie mal wieder sieht dann. Und wir schauen mal. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, ich habe es eingangs schon erwähnt, dass ich mit jedem irgendwie zusammenarbeiten kann und mir das Leben auch nicht schwerer machen will, als es ist, als Bundesvorstand. Die zweite Frage betrifft die Christiane Schinkel. Wie gut kennst du sie? Wo sind ihre Stärken und wo siehst du da vielleicht Probleme? Christiane Schinkel habe ich kenne ich ein bisschen. Das hat ein bisschen einfach nur damit zu tun, dass sie so ja persönlich die Cornelia Otto, was ja die Listenplatzkandidatin 1 in Berlin war. Das war die persönliche Assistentin und da hat man die hat man einfach mitbekommen dann im Wahlkampf. Und ja, und ich habe auch mit ihr schon an diversen Veranstaltungen gesprochen. Ich glaube, sie war schon mal Vorsitzende in Berlin oder Stellvertreterin und ist danach gerückt quasi. Insofern gehört sie jetzt, ist sie eine von den dreien, die schon mal ein Landesverband, zumindest in irgendeiner Form, als Vorstand geführt haben. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn die Leute da schon Erfahrung haben. Stärken. Ich glaube, man kann mit ihr schnell, also ich glaube, die hat viel Energie und man kann spontane Aktionen, da kann sie einem sehr gut unter die Arme greifen oder sie auch selber initiieren. Und Schwächen vermag ich nicht zu sagen, weil ich mit ihr nicht zusammen im Gremium saß. Also das habe ich bisher nicht gesehen und ich glaube politisch gibt es auch Sachen, wo wir jetzt vielleicht nicht unbedingt 100% einer Meinung sind, aber die sind wahrscheinlich nicht so ausgeprägt wie jetzt bei Sekor, weil das ja das ist noch mal was anderes einfach. Also ich glaube, ich vermute mal, dass ich da auch wenig Probleme hätte. Dann die dritte Frage. Florange steht noch auf der Kandidatenliste und die drei gleichen Fragen. Okay, Stärken, Schwächen und ob ich ihn kenne. Ich kenne ihn sehr gut. Mittlerweile, weil er bei der SMV-Con bei mir übernachtet hat. Die war in Heidelberg und bei der Gelegenheit, ja, hat man einfach viel Zeit verbracht. Und ich habe jetzt auch ganz konkret für das Öffentlichkeitsarbeits-Barcamp, was nach dem Bundesparteitag ist und wo wir eben Pressegestaltung, also alle Leute, die Öffentlichkeitsarbeit machen, irgendwie einladen und das findet halt in Dresden statt. Quasi Kombination von Bundespressetreffen, Gestaltungsbarcamp etc. Und ja, da er da noch Landesvorsitzender in Dresden war, ja, ist es halt auch sofort so gewesen, dass wir damit zu tun haben. Also einfach, weil die Landesgeschäftsstelle da auch eine der Örtlichkeiten ist. Das heißt, ja, den kenne ich jetzt gerade in den letzten Wochen habe ich ihn sehr gut kennengelernt. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Und Stärken und Schwächen. Also Stärken, ich glaube, Florange hat auch eine starke politische Haltung und Position, ist aber in der Lage, immer ruhig im Ton zu bleiben und also polarisiert wenig auf Bundesebene. Ich habe ihn auf Twitter, glaube ich, selten Leute anschreien sehen oder irgendwie bashen oder shitstormen. Das ist, halte ich für sehr gut. Und er, wie gesagt, ich glaube, das ist sehr, sehr gut, sehr hilfreich, wenn man im Vorsitz jemand hat, der ja da ein bisschen Ruhe reinbringt. Das heißt, auch wenn ich jetzt, ich gehe davon aus, dass es eher angenehm ist, wenn man vielleicht auch mal politisch nicht einer Meinung ist. Aber ich sage es ganz offen, er ist politisch wahrscheinlich von allen Kandidaten mir am nächsten. Also einfach inhaltlich von den Positionen, die ich bisher so von ihm mitbekommen habe. Und ja, ich glaube, das Einzige, was passieren kann, ist, glaube ich, er ist auch jemand, der gerne Sachen strukturiert und die Sachen, die, und das auch ein bisschen mit ja, Reformeifer macht. Und da muss man, da müssen wir uns absprechen, also weil ich das auch gerne mache und wir sind auch beide in der Öffentlichkeitsarbeit, denke ich, dann gerne aktiv und da muss man gucken, dass man sich nicht in die Quere kommt. Das kann trotz aller, trotz allen Sachen, wo man dann einer Meinung ist, dann auf der operativen Ebene schwierig werden sonst. So, dann stelle ich mal kurz mal eine Frage. Du hast es ja gerade angesprochen, die SMV-Con. Und zwar würde mich mal interessieren, wie stehst du zu BEO, SMV, Umfragen und anderen Dingen der Basisbeteiligung? Grundsätzlich denke ich, grundsätzlich, ich bin hundertprozentiger Befürworter einer SMV. Ich finde, es ist besser als nichts der BEO. Ich glaube, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, ich meine, ich bringe ja auch diesen SMV-Antrag mit als Antragsteller ein. Weil ich auch im Bundesvorstand einfach die ja Schwierigkeiten sehe, den BEO so umzusetzen, wie er jetzt ist. Ich glaube, das sieht auch der BEO-Antragsteller auch so. Es wird wahrscheinlich auch Anträge geben, oder es gibt Anträge, die den auch nochmal verändern. Ich finde es sehr wichtig, dass wir dieses Werkzeug haben und zwar gar nicht mal, um die böse Fraktion oder den bösen Bundesvorstand zu kontrollieren, sondern tatsächlich als Hilfe. Also es wäre enorm hilfreich für den Bundesvorstand. Das habe ich nämlich immer gemerkt, dass jede Umfrage, die man macht, und umso belastbarer, umso besser, umso einfacher kann man danach da arbeiten. Also das ist einfach so. Also wenn man jetzt einfach sagt, okay, was soll jetzt das wichtigste Thema im Wahlkampf sein oder sowas, wenn man solche Fragen stellt und dann eine Antwort bekommt, wo man sagen kann, das ist eine belastbare Antwort, das ist tatsächlich auch abgestimmt und nicht irgendwie mal ein Meinungsbild, wo ein paar mitgemacht haben und manche nicht, dann gibt es einen gewissen Zug in der Partei und eine gewisse Einigkeit, denke ich. Das ist das eine, was ich als positiven Effekt sehe. Und ansonsten glaube ich auch einfach, dass wir die sind, die das probieren müssen. Also ich glaube, ich sehe es nicht bei irgendeiner Partei, dass sie das hinkriegt. Ich glaube, da sind einfach schon Delegierte, die sowas nicht gut finden und die da im Weg stehen werden in anderen Parteien, weil es ist eine Entmachtung dann von solchen Strukturen. Und wenn wir das nicht machen und dann aus der Not heraus dann uns für die Strukturen entscheiden, die andere Parteien auch haben, dann ist ein ganz wichtiger Teil des Projektes Piratenpartei, ja, das wäre, ja, der ist dann halt nicht mehr da, das macht dann irgendjemand anders. Im schlimmsten Fall dann doch vielleicht eine andere Partei. Das darf man auch nicht vergessen, also auch andere Parteien wollen das natürlich irgendwie vorantreiben, die haben aber den großen Bremsklotz, dass andere Strukturen dafür dann irgendwie erstmal weg müssen. Und bei uns ist das der zweifelhafte Vorteil, dass wir noch gar keine richtigen haben. So, dann habe ich eine Wortmeldung von Sarko mal. Jo. Ich komme nochmal zurück auf die Geschichte mit den Strömungen. Nur nochmal so die Nachfrage, was ist das für eine Strömung, der du dich zuordnest? Wie würdest du sie definieren und welche Positionen machen genau diese Strömung aus? Ich würde mal sagen, ich gehöre zu einer Strömung, die in der Piratenpartei mehr sieht als drei, vier Themen, die man irgendwie in die Parlamente bringen muss. Ich glaube, dafür braucht man eigentlich keine Partei. Ich glaube, wir haben tatsächlich eigene Visionen und Ziele. Eine Vorstellung davon, wie die Gesellschaft irgendwie 20, 30 Jahren aussehen soll. Das heißt zum Beispiel, dass ich das Grundeinkommen befürworte. Ich meine, gut, das ist zwei Drittel Mehrheit des Parteiposition, aber trotzdem, ich erwähne es ja nochmal, ich würde mich grundsätzlich, ich bin grundsätzlich ein starker Befürworter einer Partei, die sich für Minderheiten einsetzt, ganz stark und nicht irgendwie schwadroniert, ja, alle haben ja eh die gleichen Rechte, sondern auch konkret hinschaut, welche Gruppen in der Bevölkerung sind benachteiligt und dann auch entsprechend politisch zu handeln. Ich würde mal sagen, aber das war, glaube ich, schon immer bekannt, dass ich feministischen Anliegen wohlgesonnen bin. Ich würde da Feminist Ally nennt man es dann immer. Das ist natürlich eher eine Minderheitenposition in der Partei, gehe ich mal davon aus, aber die vertrete ich gerne. Und ich überlege gerade, ob da noch ein wichtiger Punkt. Ja, und die SMV-Geschichte natürlich, aber es ist ja vorher schon rausgeklungen, dass ich da ein klarer Befürworter bin. Das ist, glaube ich, so ein Paket an Sachen, wo man mal grundsätzlich sagen könnte, das ist vielleicht so eine Art progressive Strömung, wobei ich sage lieber Strömung als Flügel, weil ich noch keine Person, also ich habe bisher immer irgendwo gesehen, dass Leute zwei, drei Punkte sind sie dann anderer Meinung, aber fühlen sich dann trotzdem mit bestimmten Leuten besser im selben Boot. Also es ist, ja, ich mag also den Begriff Strömung deswegen lieber, weil irgendeine Gemeinsamkeit oder mehrere Gemeinsamkeiten findet man dann trotzdem immer und sonst wären wir ja auch nicht eine Partei geworden und ich glaube, das ist auch wichtig. Also ich glaube, dass die Suche nach Gemeinsamkeiten uns mehr voranbringt, weswegen ich auch ein SMV-Befürworter bin, weil ich glaube, da finden wir die viel eher und es wird auch konstruktiver, aber genau, ja. Also wenn wir eine SMV haben, brauchen wir keine Flügel. So, dann ist Piratos dran. Ja, ich hätte gleich zwei Fragen. Die erste Frage ist jetzt quasi schon beantwortet worden, aber ich hätte trotzdem noch eine Nachfrage. Was ist denn dein ideologischer Unterschied zu Secor zum Beispiel? Also wo siehst du die ideologischen Unterschiede zwischen dir und Secor? Also ideologisch hört sich immer so gewichtig an. Ich würde mal grundsätzlich sagen, das bedingungslose Grundeinkommen. Ich glaube, das ist so der wichtigste, der eine Punkt. Ich glaube aber auch, also in der Öffentlichkeitsarbeit der Piratenpartei halte ich es trotzdem für wichtig, Alleinstellungsmerkmale voranzutreiben. Also es gibt ja immer diese Diskussion wegen Kernthemen oder neue Themen oder sonst was, die halte ich für nicht tauglich in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, man muss gucken, was sind die Alleinstellungsmerkmale. Da habe ich halt diesen Werbersicht drauf. Also ich bin halt, komme halt aus der Werbung und ich sag dann halt, wichtig ist zuerst mal zu gucken, wo haben wir denn wirklich eine Position, die niemand anders hat. Das ist zum Beispiel File-Sharing. Und die finden wir sowohl bei Kernthemen als auch bei Sachen, die neu dazugekommen sind. Das ist zuerst mal ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, da könnte es noch Reibungspunkte geben, dass man in der Öffentlichkeitsarbeit vielleicht, ich glaube, da kann man nicht mit dem Kopf durch die Wand, das ist halt ein pragmatisches Geschäft, meiner Meinung nach. Und das ist dann schade, wenn man ein Thema links liegen lässt, weil no fun intended, was man vielleicht nur anders kommunizieren muss. Also das irgend sowas wie ein BGE zu droppen aus der Außenkommunikation halte ich für einen Fehler. Grundsätzlich. Also das heißt nicht, dass man jetzt die ganze Zeit nur darauf rumreiten muss. Ich glaube sogar tatsächlich, dass unser wichtigstes Thema unser Kulturbild ist und der Austausch von Wissen und Kultur und eben diese Chancen davon. Also das ist ein Kernthema von uns. Und ich glaube, wir müssen den Leuten auch erklären, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das schweift jetzt ein bisschen ab, aber ist mir trotzdem jetzt wichtig an der Stelle. Wir müssen den Leuten erklären, warum wir eigentlich für einen sehr freien Datenverkehr an ganz vielen Stellen unseren Kernthemen sind. Also wir wollen die Patente und das Urheberrecht zumindest so reformieren, dass mehr Verkehr möglich ist. Und wollen den Staat transparent machen. Also so ein ganzes Paket von unseren Kernthemen will eigentlich mehr offene Daten. Und wir müssen erklären, wie wir dann da trotzdem dann zu dem Punkt kommen, ja, aber Datenschutz ist uns trotzdem wichtig. Ich glaube, dieses öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Das müssen wir noch stärker kommunizieren. Ich glaube, wir haben immer ein Bias, wenn wir über Kernthemen reden, dass wir Datenschutz meinen. Das liegt auch an den momentan aktuellen Themen. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu einer Partei der Mahner werden, die vor der schrecklichen Zukunft mahnt, sondern dass wir nicht vergessen, dass wir auch in den Kernthemen, aber auch in den neuen Themen, dass wir auch viele positive Visionen haben für die Zukunft. Also ganz konkret zu sagen, Forschungsergebnisse könnten, die irgendwie in einem Industrieland herauskommen, können übermorgen dann in einem Entwicklungsland schon verfügbar sein, so mal um ein Beispiel zu nennen. Das ist eine positive Vision für mich, die nicht irgendwie darauf basiert, dass man sagt, Vorsicht Leute, wenn ihr uns nicht wählt, ist die Demokratie im Arsch. Da müssen wir aufpassen, dass wir da vielleicht uns nicht zu sehr als Abwehrpartei, sondern auch als visionäre Partei positionieren. Und ich glaube, das könnte ein bisschen schwierig werden an der Stelle, aber das weiß ich jetzt nicht. Ich will das auch gar nicht vorwegnehmen, weil vielleicht kommt man auch auf einen Nenner und wenn man das richtige Thema zusammenfindet. Gut, dann hätte ich jetzt noch eine zweite Frage. Du als SMV-Befürworter hast dich ja sicherlich mit dem BEO sehr intensiv auseinandergesetzt. Kannst du mir bitte im Detail erklären, was an dem BEO nicht funktionieren wird? Weil das hattest du ja gerade als Aussage getätigt. Und das Zweite, was du gerade gesagt hast, das hat mich sehr verwundert. Du hast, wenn ich es richtig verstanden, behauptet, dass wenn eine SMV eingeführt wird, die ideologischen Differenzen oder Grabenkämpfe dann verschwinden würden. Das bitte erklär mir mal. Okay, der erste Teil mit dem BEO sind eher strukturelle Sachen. Das hat der Nutella-Berliner ganz gut rübergebracht, aber ganz konkret habe ich einfach eine andere Vorstellung auch, was drinstehen sollte. Also ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die hätte ich gerne anders. Ich halte es zum Beispiel für richtig, also wenn man eine Abstimmung zur geheimen, also wenn man irgendwie sagt, wir können geheim ein Quorum haben von 5%, dass wir eine geheime Abstimmung haben wollen. Das heißt, die findet nicht elektronisch statt. Dann ist es legitim zu sagen, wir können dann auch öffentlich mit den Namen arbeiten. Oder zumindest mit dem Pseudonym. Aber vor allem, also ich hätte da keine Bedenken, wenn man sagt, okay, wir haben ein Klarnamensliquid, aber Leute sagen halt, diese Frage möchte ich aber nicht abstimmen öffentlich. Und dann wird es halt auf den Parteitag verschoben. Das finde ich eigentlich zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Ich fand außerdem beim letzten Parteitag ist sehr unglücklich, dass es nur so fertige Pakete gab. Ich bin an der Stelle ein Fan von einem Modulantrag und deswegen wird auch gestellt, weil ich glaube, dass wir sonst immer über alles auf einmal diskutieren. Das ist ein sehr komplexes Thema und wenn dann einfach so ein Antrag vorne steht, dann kommt der erste Redner in der Rednerliste, redet über Delegation, der nächste über geheime Abstimmungen, der nächste über, also anstatt dass man irgendwie sagt, wir machen jetzt dieses Modul und da fragen wir jetzt einfach, wollen wir eine geheime Abstimmung oder nicht, wollen wir Delegation nicht und wenn wir die einfach abkaspern, dann können wir auch konstruktiver debattieren, weil nicht dauernd ein anderes Thema auf einmal auftaucht, weil man dann irgendwie sagt, an diesem Punkt sind wir jetzt in der Debatte am Parteitag und darüber reden wir jetzt und dann kriegen wir den eigentlich so nicht irgendwie. Ich meine, ich wäre auch unzufrieden gewesen mit irgendeinem Antrag, der auch dieses Paket gewesen wäre. Aber ich sehe halt auch, da sehe ich eigentlich so das Hauptproblem. Ich glaube, es ist natürlich auch mein Problem. Also ich meine, natürlich stelle ich mir was anderes vor und deswegen stelle ich auch einen Antrag. Das ist ja auch so der Sinn der Sache. Genau. Was war nochmal deine andere Frage? Wie du darauf kommst, dass es die ideologischen Unterschiede dann nicht mehr zu Differenzen führen, wenn wir ein SMV hätten. Weil man, glaube ich, dann sich klar ist, dass es diese Lager in der Form nicht gibt. Also, dass man sich im Klaren wird, okay, meine Delegation, also ich bin zum Beispiel ein Fan von Delegationen, weil ich dann halt sage, meine Delegation ist bei Person X, die ist doch aus dem anderen Flügel gelandet, wie kommt denn das? Und dann merkt man, die hat dieselbe Position wie ich. Also, ich glaube, einfach, es wird diese Lager nicht so geben. Es wird immer mindestens eine Frage geben, wo man sich auf einmal mit anderen Leuten zusammenfindet. Und ich glaube, das ist auch genau das Interessante und Spannende für mich an dieser Liquid-Sache. Also dieses Aufbrechen von festen Netzwerken, sondern eben auch ich meine, einige haben ja die Befürchtung am Ende, dass ihre Stimme bei jemandem landet, den sie gar nicht leiden können. Und ich finde das eigentlich die große Chance. Also ich denke halt so, man aber auf einmal, der hat ja tatsächlich meine Meinung. Und ups. Und ich glaube, das ist ein Effekt, der dann halt nicht nur vereinzelt vorkommt, sondern der andauernd vorkommt. Beantwortet das deine Frage? Ja, wobei ich das nicht nachvollziehen kann, aber wir brauchen da jetzt kein Zwiegespräch draus machen. Ja, okay. So, dann ist Dolzkin dran. Ja, ich hatte eigentlich eine ähnliche Frage wie Piratus oder seine letzte zur SMV. Du hast ja eben auch gesagt, diese Grabenkämpfe wären dann aber jetzt in deinem Modell natürlich dann nur außer Kraft setzbar, wenn auch gleichzeitig Delegationen mit beschieden werden, was ja nochmal ein extra Aspekt. Du sagst ja auch, sollte modular und nicht in solchen Komplettpaketen abgestimmt werden. Aber ich habe das noch nicht ganz verstanden, was du an dem BEO für nicht umsetzbar hältst. Es wird ja oft sowas angeführt wie die Verifizierung. Allerdings habe ich dann von den SMVlern jetzt auch noch nicht so überzeugende Lösung gehört, wie sie dieses Problem jetzt abschließend lösen wollen. Also bitte nochmal konkret, warum ist der BEO nicht umsetzbar? Und wenn, ich sehe halt gewisse Probleme, die dann immer dem BEO vorgeworfen werden, genauso bei der SMV auch noch als Problem an. Also die wären dann nicht automatisch behoben, nur wenn wir eine SMV hätten. Sowas wie die Verifizierung, das ist ja dann nicht außer Kraft gesetzt, das betrifft ja die SMV. Nee, die Verifizierung ist gar nicht das Problem. Ich sehe zum Beispiel diese Uhrengeschichte, das funktioniert meines Erachtens nicht. Also das sind alles so Sachen, die wenn ich meine, es profitieren dann vielleicht, so in Städten geht das glaube ich sogar, aber ich sehe das nicht, wie man das irgendwie in einem ländlichen Bereich irgendwie hinkriegen soll. Grundsätzlich, ich meine, das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt in dem Bundesvorstand wahrscheinlich gar nicht so stark bearbeiten würde, weil es tatsächlich etwas ist, auch jetzt schon, was in erster Linie die Verwaltungspiraten bearbeiten. Ne? Also das ist diese ganze Akkreditierungssache, das ist natürlich beim GenSec und bei natürlich auch ganz wichtig, also es ist einfach die Mitgliederverwaltung, die da ganz wichtig ist. Und insofern bei der Verifizierung sehe ich jetzt gar nicht das Problem, weil ich glaube, unsere Verwaltung ist ganz toll, da muss ich einfach mal ein Lob aussprechen an unsere Verwaltungsbufos. Und es gibt Sockenpuppen derzeit. Das heißt, es gibt definitiv Sockenpuppen hier. Es gibt Mitglieder, die sagen ganz offen, ich sage jetzt nicht wer, aber ich weiß von ein paar, die haben zwei Accounts. Ja, genau, deswegen muss die SMV, deswegen brauchen wir da natürlich eine funktionierende Mitgliederverwaltung, auf die halt Verlass ist und die halt immer aktuell ist. Ich meine, das ist natürlich komplex und schwierig, aber es wäre bei einer SMV nicht anders. Da gebe ich dir auch recht, das ist jetzt überhaupt nichts, was mit dem BEO zu tun hat. Und ich glaube, was vielleicht rausgeklungen ist, dass ich ja bei der SMV sowohl für die Liquid-Delegation bin, als auch, vor allem dafür bin und es halt schade finde, wenn wir das nicht drin haben. Ich meine, das alleine ist für mich halt schon wichtig, um einen Grund noch einen Antrag zu stellen, weil ich meine, der kann ja auch abgelehnt werden, aber ich glaube grundsätzlich sehe ich eben, dass mit dem BEO ein Gesamtpaket verabschiedet wurde, was, ich meine, man kann natürlich auch den BEO verbessern, da bin ich auch nicht dagegen, aber das ist halt nicht mein Antrag und ich gehe halt mit was anderem ins Rennen. Ich glaube auch, dass es für den BEO, auch von denen, die den BEO eingebracht haben, konkrete Verbesserungsvorschläge gibt, da sind ja Anträge da. Möchtest du ständig, ich schiebe noch eine Frage nach, Entschuldigung, an die anderen. Verstehst du ständig oder ist dein Wunsch, dass wir täglich abstimmen können oder in welchem Rhythmus würdest du gerne dann abstimmen können bei einer SMV? Das hatten wir bei der SMV-Con. Es gibt so ein bisschen diese Vorstellung, dass wenn man irgendwie 2 Tage da nicht drin ist, dass man irgendeine Abstimmung verpasst. Das kann man ändern, indem man, und das ist glaube ich der größte Unterschied zwischen einem SMV und dem BEO, ne? Also das haben wir jetzt konkret in dem SMV-Antrag auch so gesagt, wir wollen diese Flexibilität drin haben. Und zwar, wenn ich jetzt bei einem Antrag sage, also ein Antrag wird auf jeden Fall mindestens 30 Tage bearbeitet. Oder 31, machen wir 31. Das heißt, von Diskussion, Einfrieren, Abstimmung etc. gehen 30 Tage. Dann kann jede Person sich einen Tag im Monat aussuchen und wenn sie immer zu diesem Tag im Monat reingeht ins System, wird sie nie eine Abstimmung verpassen. Never ever, weil das einfach es ist einfach so. Also es gibt keine Möglichkeit, wenn die Anträge lang genug behandelt werden, dann ist die Länge dieser Antragsdauer quasi der Zeitintervall, in dem man immer wieder ins System sollte. Und ich glaube, deswegen möchte ich lieber irgendwie was Flexibles haben, wo jemand sagen kann, ja, ich gehe irgendwie jeden ersten immer rein und jemand anders sagt jeden 15. Und ich kann auch zwischendurch die Hälfte bearbeiten und nächstes Mal die andere Hälfte, weil es mir sonst zu viel ist auf einmal. Das halte ich tatsächlich für besser. Also ich würde es lieber über die Antragsdauer, die ein Antrag im System ist, regeln, als darüber, dass man irgendwie einen Termin findet, wo dann alle können und meinetwegen geht er dann auch eine Woche und wenn dann jemand in der Woche im Urlaub ist, hat er Pech gehabt. Das sind ja, also deswegen fand ich immer diese Sorge davor, dass man eine Abstimmung verpasst, der kann man ja auch begegnen. Da kann man ja sagen, okay, da müssen Anträge halt einfach einen Monat im System sein. Das ist, glaube ich, aber auch der Hauptgrund, warum ich auch weiterhin für eine SMV bin, weil ich glaube, da gibt es eine Angst, mit der man aufräumen muss. Also wo man einfach den Leuten sagen muss, ja, du kannst ja den Tag aussuchen, du kannst einmal im Monat rein, man schreibt dir einen Kalender und fertig. Gut, jetzt ist Carsten Zerk dran. Okay, weil meine Stimme nicht so ganz gut ist, kann ich fragen, ob ich das als Textnachricht für alle zum Mitlesen reinstelle, die Frage? Ja, ich lese. Ja, mach. Da ist die Frage. Vielleicht einmal kurz laut vorlesen für die Aufzeichnung, falls eine noch. Ja, wird gemacht. Hallo, mich als werdenden Lehrer würde interessieren, wie deine Meinung zur inklusiven deutschen Dialektik ist. Ist Inklusion ein Thema selbiger oder sollte es eher ein Thema des Schulsystems sein? Sofern es in Deutschunterricht und unterrichtet allgemein einbezogen werden kann, wie soll dies geschehen und welche Vorschläge geben wir Piraten dazu jungen Lehrern und Stammkräften? Ich gebe ganz offen zu, dass ich keine Ahnung von dem Thema habe und wenn ich irgendwie in eine Veranstaltung gehen müsste, wo dieses Thema da ist, dann würde ich mich im Vorfeld informieren und zwar mit Leuten, die sich auskennen, weil ja, das ist für mich, ich lasse es mir aber gerne erklären. Alles klar, schade. Sehr kompliziert. Stimmbürger, du bist dran. Ich habe eine dreigeteilte Frage. Du kandidierst jetzt als stellvertretenden Vorsitzenden für die Piratenpartei und mit dir konkurriert Caro. Wiefern kennst du Caro und so weiter? Die Fragen wie vorher auch, die Stärken und wo du mit ihr zusammenarbeiten kannst, wenn du sie kennst und wo nicht. Und was machst du, wenn Caro Stellvertretende wird, kandidierst du dann gar nicht mehr? Und dann habe ich nachher noch mal eine Frage. Ja, zuerst mal, es ist nicht unbedingt noch ist es nicht konkurrierend, weil wir in der gegenwärtigen, also so wie es momentan ist, zwei Stellvertreter haben. Ne? Also es ist jetzt zum Beispiel momentan Alios und Sebastian, also und Thesalis. Das heißt, es ist eigentlich nicht wirklich eine Konkurrenz, das erstmal einleitend. Und deswegen unter diesem Gesichtspunkt, ich habe mit ihr in der Presse irgendwie mal zu tun gehabt und ich habe jetzt irgendwie den Eindruck gehabt, dass sie das irgendwie ganz gut macht und dass man mit ihr irgendwie arbeiten kann. Kenne sie aber ehrlich gesagt nicht so gut. Also das ist vielleicht mal zum Eingang. Ich wüsste jetzt aber nicht, warum ich mit ihr nicht können sollte. Das ist vielleicht erstmal so. Grundsätzlich, ja, ich kandidiere zum Stellvertreter und ich glaube, es gibt ein paar Leute, die für den Beisitzer jetzt schon kandidieren, die ich unbedingt drin sehen will und gegen die ich nicht konkurrieren würde an der Stelle. Weil ich, das kommt ein bisschen auf die Kandidatenlage dann auch an, ob ich dann gegen Leute konkurrieren will, wo ich sage, die sind leider noch nicht so bekannt in der Partei, sollten aber unbedingt im Bundesvorstand sitzen. Und mit ihren Ideen und deswegen ist es doch sehr wahrscheinlich, dass ich nur für den Stellvertreter kandidiere und für keinen anderen Posten. Dann die zweite Frage, Themenbeauftragte der Piratenpartei. Es war ja 6 Wochen vor der Bundestagswahl, wo mehrere Bereiche Themenbeauftragten wollten, aber der Bundesvorstand und du inklusive dem Beauftragten nicht mehr wollten. Es gibt einen Antrag im Antragsportal, das ist X008. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Generell dann die Frage, stehst du zu den Themenbeauftragten? Waren die gut in der Bundestagswahl? Sollten wir die haben? Sollten die Journalisten eine Telefonnummer haben? Was die Partei will, dass da der Weg ganz kurz und knapp durchgezogen werden kann? Ich fange mal an mit dieser Geschichte, die vor ein paar Wochen da war, weil ich meine, es war ein bisschen das Projekt von Alios. Und ich habe mich aber dann trotzdem eingeschaltet in die Debatte, weil es ja die Öffentlichkeitsarbeit irgendwie betrifft. Ich glaube, damit spreche ich wahrscheinlich für alle im Bundesvorstand. Ich glaube, wir finden eigentlich alle die Themenbeauftragten super. Aber jetzt mal für mich. Ich finde, die sind eine gute Sache. Als sie eingeführt wurden, waren sie nicht ordentlich definiert. Ja, also ob sie Sprachrohr sein sollen, all solche Sachen. Bin da überhaupt nicht mal gegen, ne? Also ich habe ja auch die Konstanze, die gar keine Themenbeauftragte ist, die würde ich zum Beispiel zu Themenbeauftragten, die fände ich zum Beispiel gut für Fernrechte, ja. Die haben wir auch aufs Podium gesetzt, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber das muss geklärt werden. Das muss im Vorfeld klar sein, was die Rolle ist. Und ich glaube, wird vielleicht auch ein bisschen missverstanden. Es ging nicht darum, dass der Bundesvorstand irgendwie die Themenbeauftragten doof findet, sondern es geht darum, dass er doof findet, dass es nicht ausreichend definiert ist. Einen Definitionsvorschlag habe ich auf jeden Fall gemacht in meinem Konzept der Öffentlichkeitsarbeit. Sind sie bei der Content Strategy eingebunden? Auch bei anderen Teilen der Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, dass wir diese Institution behalten und ausbauen sollten. Wir müssen nur aufpassen, dass wir da keine, dass sie halt keine Position bekommen, die auf Lebzeit ist. Das ist so ein bisschen die Gefahr an der Stelle, weil die ja nicht gewählt werden, sondern die werden quasi auf irgendeine sehr, sehr, ich sag mal, kreative Weise berufen. Im Prinzip stimmt dann der Bundesvorstand ab, ob die genommen werden oder nicht am Ende. Und ich glaube, da ist wichtig zu sagen, dass man dann doch irgendein automatisches Verfallsdatum hat. Die können ja natürlich wieder berufen werden, aber das wäre zum Beispiel für ein Konzept wichtig. Dass man wirklich sagt, wenn der Bundesvorstand wechselt, dann sind auch die Themenbeauftragten erstmal weg, die müssen dann neu berufen werden. Das zum einen. Und ja, den X008 würde ich, glaube ich, befürworten. Ich gebe aber zu bedenken, dass wenn wir sagen, wir wollen nicht zehntausende Köpfe auf die Öffentlichkeit loslassen im Wahlkampf, also wenn wir Listenkandidaten haben mit mehreren Plätzen in den Bundesländern, und das hatten wir ja im letzten Wahlkampf, dann muss man dann aber auch sagen, die Listenkandidaten haben Vorrang in der Außenwirkung. Also das ist eine wahlkampfspezifische Sache, aber das muss klar sein, weil wenn wir im Wahlkampf sind, dann müssen die gewählten Kandidaten vor berufenen Kandidaten oder berufenen Themenbeauftragten natürlich Vorrang haben, auch aus praktischen Gründen. Weil man will ja die Leute bewerben, die man da in die Parlamente bringen will. Das vielleicht nochmal als Anhang. Den Antrag X008 finde ich aber gut, grundsätzlich. Jetzt muss ich jetzt nochmal nachhaken. Die genaue Definition steht in dem Modul drin, habe ich auch gepostet, was für die Sozialpolitik zum Beispiel gegolten hat. Und eine Beauftragung gilt immer nur, solange der Bundesvorstand da ist, also im Amt ist. So ist meine Kenntnis. Und es sind ja nicht Zehntausende. Das würde ich mal widersprechen. Und dann, wenn die Medien, die über uns berichten wollen, gesagt bekommen, den oder den könnt ihr fragen. Ich kenne die Medien so, die wollen selber entscheiden, Person, welchen Listenkandidat oder welches Thema, ob sie jetzt den Vorstand selber erfragen wollen, oder einen Listenkandidat oder einen Themenbeauftragten, das muss man den Medien überlassen, weil sonst ist die Barriere zu hoch und es passiert das Gleiche, wie es ungefähr bei der Bundestagswahl war, dass die Medien einfach uns nicht erwähnen. Du hast erstmal grundsätzlich recht, die Presse, da kann man nicht sagen, hier, das ist die Person, müsst ihr und die andere dürft ihr nicht, aber das hat der Bundesvorstand auch, glaube ich, nie in der Form gemacht. Man muss, also in der Regel ist es sogar so, dass das sehr schnell geht. Wenn die Presse unbedingt eine Person haben will, dann kriegt sie die auch. Das ist eigentlich relativ häufig der Fall. Genau. Also da war es aber auch bisher keine Gatekeeper-Funktion vom Bundesvorstand. Das ist dennoch muss man natürlich auch aktiv Kommunikation betreiben und nicht nur passiv. Also auch selber sagen, hier, ihr, schaut mal, wir haben jetzt irgendwie die Person X und die stellen wir euch vor. Und dann würde man natürlich in einem Wahlkampf auf einen Kandidaten ausweichen. Und wenn man nicht im Wahlkampf ist, natürlich eher auf den Themenbeauftragten. Aber ich finde es, also ich finde es den Antrag gut. Ich finde es schön, dass es eine Definition da gibt. Und ich gucke mir den nachher auch gleich nochmal an, weil ich da ja im Konzept der Öffentlichkeitsarbeit Schnittstellen zum Themenbeauftragten habe. Da bin ich dann auch sehr interessiert. Und mein erster Eindruck mit dem kurzen Absatz, den du da reingepostet hast, ja, den fand ich ganz okay. Bernd, du bist dran. Jo, kurz bevor ich meinen Kleinen noch ins Bett bringe. Ich wollte zurück an Anfang, Christoph. Und zwar, du hast bei deiner einleitenden Aussage ja zur Pressearbeit ein bisschen was gesagt, den Bereich, den du jetzt auch tust und in dem, wie du weißt, ich auch ein bisschen Einblick habe seit ein paar Jahren. Du hast erwähnt, dass vor dir die Öffentlichkeits- und Pressearbeit nicht wirklich funktioniert hat. Ich weiß, was du da meinst. Einen Teil sehe ich auch so. Und dann waren wir ja zusammen beim letzten Pressetreffen. Real-Life-Pressetreffen in Druckenthal zusammen bei dem Camp, erinnerst dich bestimmt. Da wurde auch dieses Niedersachsen-Konzept, Öffentlichkeitsarbeitskonzept vorgestellt, das du ja neulich da jetzt wieder präsentiert hast und jetzt umsetzen willst. Andererseits war das Pressetreffen direkt vor dieser heißen Wahlkampfzeit und dort wurde ja dann unter anderem von dir forciert und auch dann beschlossen, dass die bisherige Pressearbeit, so wie sie bis dahin stattgefunden hat, in Form von diesen SG-Sitzungen dienstagabends abgeschafft wurde und dafür am Freitagabend diese Redaktionskonferenz neu eingeführt wurde, 20 Uhr freitags, auf der dann 2 PMs, 3 Statements als Grundlage für die Arbeit der folgenden Woche eigentlich verbindlich festgelegt werden sollte. Ein Ansatz, und so will ich jetzt weiter nicht darstellen, ist dir bekannt, sehen wir ja vielleicht beide auch einen Sinn drin. Was mich sehr wundert, dass gerade in der Zeit eigentlich bis zur Bundestagswahl von den Verantwortlichen, aber auch du während bei dem Pressetreffen eigentlich bei der Redaktionskonferenz eigentlich so gut wie nie anwesend warst. Und das war eigentlich für viele, die Wahl gekämpft haben. Ich habe ja verschiedene Vernetzungsgruppen organisiert zwischen den Kandidaten, aber auch zwischen denen, die den Wahlkampf organisieren, war das eigentlich extrem schade. Kannst du dazu bitte was sagen? Ja, ich meine, der Hintergrund war, dass die Redaktionssitzungen zuerst mal so gedacht waren, dass sie eine Beteiligungsmöglichkeit waren, wo man halt Leute hinschicken kann, die was reinbringen wollen. In der Praxis hat sich im Wahlkampf gezeigt, dass es meistens die Kandidaten sind, die was wollen, und die wollen es dann gleich, und zwar in Form von einem Statement. Und da der größte Nutzen von den Redaktionssitzungen ist halt, welche Sitzungen sind im Bundestag nächste Woche. Der hat natürlich Urlaub gehabt und die ersten 2-3 Pressesitzungen, PM-Sitzungen hat man dann irgendwie, ja, sich was aus den Fingern gesaugt. Das hat auch ganz erstmal geklappt. Grundsätzlich gehe ich dann schon davon aus, dass dann eben die Beauftragten diese Sache machen, weil natürlich viele Stellen gleichzeitig jongliert werden. Also ich meine, ich war ja nicht zuletzt auch beim Bereich Werbung am Start, aber das hätte sicher noch besser laufen können an der Stelle. Ich erhoffe mir jetzt auch einen Neustart mit den neuen Beauftragten in den Bereichen und ja, genau. Ich entnehme deiner Antwort auch eine gewisse Unzufriedenheit, wie sie auch bei sehr vielen anderen eigentlich darüber zu vernehmen war. Sehe ich das richtig? Ja, ich bin da schon unzufrieden. Ich glaube, man muss auch diese Strukturen bekannt machen. Meine Erfahrung war halt, dass auch kaum jemand da war. Das heißt, wir brauchen halt jetzt diesen neuen Startschuss. Ich glaube, dass es mit den neuen Beauftragungen jetzt ganz gut geht, aber die müssen auch erstmal, also der Monopol und der Jan Zimmermann und so, die müssen erstmal sich einarbeiten und ihren Weg finden Das wird ein, zwei Tage, ein, zwei Monate dauern, denke ich einfach. Deswegen habe ich es auch vorher schon gemacht, möglichst früh. Ich meine, ich habe auch Kritik bekommen, dass ich das jetzt noch vor dem Bundesparteitag noch schnell ein paar Beauftragte reinsetze. Aber ich will halt, dass die Leute jetzt beim Europawahlkampf dann schon eingearbeitet sind. Entsprechend trifft sich die Content Strategy im Real Life dann übermorgen in Berlin. Und ich hoffe, dass dann mit dem 9. Dezember, 8., 9. Dezember dann beim Öffentlichkeitsarbeit-Treffen wir das dann noch besser hinkriegen. Genau. Ja, auf das Treffen hoffe ich auch, dass wir da was Gutes draus machen. Wir haben ja zwischen den Ländern jetzt schon angefangen, Dinge zu tun, müssen wir hier nicht besprechen. Ich hätte noch eine Nachfrage zu einer Antwort von vor circa 10 Minuten, bevor jetzt dann die Zeit gar rum ist. Da ging es gerade um die Themenbeauftragten. Ich bin ja oder ich war ja auch einer von denen und ich habe da jetzt gerade rausgehört, du hast was von politisch gesagt, du hast was von Vorstand gesagt und da ist bei mir im Gehirn irgendwie aufgeploppt, hey, wenn der Vorstand das in der Art bestimmt, dann bestimmt er da politisch ja deutlich mehr, als viele eigentlich bisher erwartet haben. Und da die Frage ganz konkret, soll deiner Meinung nach der Vorstand primär sowas politisch bestimmen oder sollten diese politischen Dinge, so wie es ja bei den Themenbeauftragten in der Vergangenheit auch waren, nicht eher bei den Mitgliedern liegen und die Mitglieder eigentlich darüber bestimmen, wer diesen Themenbereich vertreten soll und der Bundesvorstand dann die natürlich nur in Amt und Würden erheben. Ja gut, ich meine, es ist halt de facto so gewesen beim letzten Mal, dass dass Arbeitsgruppen etc. Leute vorgeschlagen haben, aber es ernennt halt de facto der Bundesvorstand diejenigen. Die werden natürlich, der Bundesvorstand ist gar nicht in der Lage zu sagen, wer da der Richtige ist. Deswegen wird natürlich darum gebeten, dass die Arbeitsgemeinschaften und auch andere Leute irgendwie Leute vorschlagen. Ich finde es ein bisschen idealerweise, aber da haben wir leider an dem Parteitag nicht die Zeit, würde man dieser wählen. Das fände ich so das bestmögliche Vorgehen. Jetzt ist es halt so, dass sie in irgendwelchen Mammelsitzungen erkoren werden und dann kommt der Antrag von der AG XY und sagt, ja, hier hätten diese Person gern erkoren oder die Person tut selber sich bewerben. Ist es insofern kritisch zu sehen, dass bei den ja, dass es für mich jetzt kein so offenes Verfahren ist, wo jede Person in der Partei mitmacht. Man muss dann schon sehr in irgendwelchen AGs drin sitzen, um da irgendwie Mitbestimmungsrecht zu haben. De facto sind gute Leute rausgekommen, finde ich. Also deswegen, das ist jetzt eher auf einer abstrakten Ebene, dass ich da sage, so optimal ist das nicht. Ich glaube, das war bisher so, dass der Bundesvorstand da einfach sehr viel. Also die Anträge, die irgendwie vor 6 Wochen da waren, waren ja auch alle an den Bundesvorstand. So, hier könnt ihr bitte diese Leute zu Themenbeauftragten machen. Und das waren irgendwie 7 Stück oder so. Also, ja. Okay, danke. So, und den Abschluss macht Dolzgen. Okay, ich wusste nicht, wie lange das geht. Ich hoffe, es ist noch in Ordnung. Aber anscheinend ja. Christoph, du hattest ja im Bundestagswahlkampf das Strategiepapier geschrieben. Das hatte ich halt auch gelesen. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und du hast auch eben von Content Strategy gesprochen und benutzt den Terminus ziemlich häufig. Was genau verstehst du allgemein unter einer Strategie? Allgemein, das ist ja immer ganz witzig, weil die Meinungen immer sehr weit auseinandergehen, was eine Strategie ist. Meiner Meinung nach ist es zuerst mal zu sagen, welche Themen werden platziert und vor allen Dingen, was wird kommuniziert, also an diesen Themen. Man kann jetzt nicht irgendwie sagen, wir machen Thema XY und dann machen alle Thema XY, sondern es muss dann auch klar kommuniziert werden, was wollen wir denn da sagen? Also, was ist denn unsere Hauptnachricht in der ganzen Geschichte. Das ist für mich der wesentliche Punkt einer Strategie. Und ja, das habe ich jetzt, was dieses Strategiepapier war eigentlich eine Sammlung, ne? Also das habe ich jetzt nicht von null aufgeschrieben, könnte ich auch gar nicht, sondern es war einfach, ich habe versucht, das zu sammeln, was ich gefunden habe, weil das noch nie irgendwo zusammengefasst da war. Okay, ja, ich hake da nochmal kurz nach. Ich gebe dir recht insofern, als dass dein Papier natürlich jetzt nicht nur oder die Inhalte des Strategiepapiers nicht nur von dir jetzt alleine kamen, was auch vollkommen natürlich ist, wie du gesagt hast, das arbeitet man oder das waren ja Ideen, die auf verschiedenen Treffen erarbeitet wurden. Ich hätte mir allerdings bei einer Strategieausarbeitung ein wenig mehr gewünscht, insofern, als dass ich mir auch eine Generierung von Handlungsempfehlungen auf Basis der ganzen Dinge, die jetzt zusammengefasst in dem Strategiepapier standen, eine abschließende Strategie, weil es halt mehr eine Zusammenfassung der Inhalte von verschiedenen Veranstaltungen war. Ja, ich bin auch unzufrieden damit gewesen, das sage ich auch ganz klar. Ich fand das auch einen schlechten Zustand, dass wir nicht mal so ein Papier hatten, und das war der Grund, warum ich zumindest mal diese Zusammenfassung geschrieben habe, aber grundsätzlich sollte das natürlich in Zukunft anders laufen, klar. Also ich glaube, ich komme ja aus diesem Gestaltungsdunstkreis, also aus dieser SG Gestaltung, und wir haben eigentlich schon recht früh gesagt, dass wir irgendwie erwarten, dass es da irgendwie eine Strategie gibt, bevor wir irgendwie einen Finger nur für die Gestaltung rühren. Und ich glaube, das muss ein bisschen anders strukturiert werden nächstes Mal. Das kriegen wir auch besser hin. Und ein Teil soll diese Content Strategy sein, weil ich es auch für schwierig finde, wenn wir Strategiegruppen immer erst im Wahlkampf machen. Also wir müssen mal ein bisschen experimentieren damit, dass man auch eben, ich mache das jetzt eben mit den Beauftragten, dass man jetzt eben Leute hat, die sich auch reinarbeiten und die dann eben auch Beteiligungsmechanismen finden und das alles mit der Zeit ausbauen. Also ich gebe dir recht, dass es nicht gut gelaufen ist, so wie es gelaufen ist, und es war eben auch aus dieser Not heraus entstanden, dass irgendwas den Leuten aber an die Hand gegeben werden muss, und es muss dann zumindest das sein, was in irgendwelchen Pads versteckt war oder bei irgendeiner Sache vorgestellt wurde oder der Servicegruppe entstanden ist, etc. Gut, danke dir. Dann würde ich dir jetzt nochmal Zeit geben für ein Abschlussstatement. Ich hoffe, ich habe eher Leute überzeugt als verärgert. Und als Hinweis, die Kandidatur von mir findet losgelöst von der SMV-Sache statt, denn diesen Antrag wird extra eingebracht, und wenn er überhaupt behandelt wird. Und ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen hier überzeugen konnte. Danke dir. Ich wünsche dir viel Erfolg in Bremen, und ja, ist ja nicht mehr so weit. Ich wünsche dich einen schönen Abend noch. Jo, danke. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.